Unverkennbar die Ärzte, aber nicht Männer sind Schweine, sondern goldenes Handwerk. Berlin hat in den frühen 80ern eine aktive Punk-Szene gehabt. Atari Teenage Riot kann man als die nächste Generation bezeichnen, die konsequent mit elektronischen Mitteln den Spirit und die Kraft des Punk weiterleben lassen. Mittlerweile sind sie längst über Berliner Stadtgrenzen hinaus bekannt, weil sie einen recht eigenen und unverwechselbaren Sound kreiert haben. Atari Teenage Riot mit Revolution Action.